Vergiss mich nicht, hast du gesagt, das war vor einem Jahr. Jetzt hab ich dich mit ihm gesehen und mir wird manches klar. Es war alles nur gespielt, was ich für Liebe hielt. Die Traurigkeit in mir hat dein Gesicht. Die Hölle ist in mir, verdammt, ich lieb dich noch. Doch der Himmel, den ich will, war viel zu hoch. Und dieses Herzgefühl war wohl ein Traum zu viel. Die Hölle ist in mir, verdammt, ich lieb dich noch. Aber jeder Teil von mir wollte immer nur zu dir. Ich wünsch mir so, ich hätte es dir gesagt. Die Hölle ist in mir, verdammt. In mir, verdammt, ich lieb dich noch. Doch der Himmel, den ich will, war viel zu hoch.